Hier, in dem Weisheitstempel der großen Götter Osiris und Isis, eingeweihten Diener, euch erkläre ich mit reiner Seele, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte unseres Tempels. Er will seinen nächtlichen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute eine unserer Pflichten. Er besitzt Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig? So folgt meinem Beispiele. Danke für eure Zustimmung. Die tugendhafte Pamina haben die Götter dem Tamino bestimmt. Dies ist der Grund, warum ich sie ihrer Mutter entriss. Großer Sarastro, wird Tamino die harten Prüfungen bekämpfen? Bedenke, er ist ein Prinz. Er ist ein Mensch. Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten in den Vorhof des Tempels und lehret sie, die Macht der Götter erkennen.